Hallo. Hallo. Wen habe ich denn hier heute? Mein Name ist Jörn von Lucke, ich bin Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der Zeppelin-Universität und Direktor am The Open Government Institute. Das sogenannte TOGI? Das TOGI, genau. Das ist toller Name, finde ich. Ja. Das klingt sehr gut. Was macht denn das TOGI? Das TOGI ist ein Forschungsinstitut an der Zeppelin-Universität. Wir beschäftigen uns mit E-Government, Open Government und Smart Government. Wir unterrichten Bachelor- und Masterstudierenden in einer managementorientierten Politik- und Verwaltungswissenschaften in den Themenfeldern von Verwaltungsinformatik und Wirtschaftsinformatik. Mhm. Wir bringen ihnen nicht Programmieren bei, sondern strategische Denken, inwieweit Digitalisierung Staat und Verwaltung verändern und inwieweit sie aktiv Einfluss nehmen und in welche Richtung das geht. Also ihr Herz schlägt für die Digitalisierung der Verwaltung? Ja, von Anfang an. Es geht um die Gestaltung unserer Zukunft und da müssen wir uns einsetzen. Gerade von der jungen Generation wird sehr viel abhängen, denn sie wird relativ rasch in verantwortungsvolle Positionen kommen. Genau, man sieht es auch an ihren Publikationen. Eine der mir am meisten hängen gebliebene ist Smart Government, Verwaltung 4.0. Das sind ja alles so Buzzwords. Können Sie das kurz erklären? Ja, es geht darum, die Buzzwords auch mit Inhalten zu füllen, die zutreffend sind. Ausgangsbasis waren die Aktivitäten zum Thema Hightech-Initiative der Bundesregierung. Was sind die nächsten Entwicklungen der Zukunft? Herauskam, das war Ergebnis von Arcatech, an der mehr als 30 Wissenschaftler mitgearbeitet haben, der Themenfeld der cyberphysischen Systeme. Und Anwendungsbereiche im Kontext von industriellen Herstellungsprozessen und Logistik, was dann in Industrie 4.0 überführt wurde. Es geht ums Überleben der deutschen Wirtschaft, des Standorts Deutschland. Es geht um unseren Wohlstand. Wie müssen wir uns weiterentwickeln im Kontext Digitalisierung, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein? Es geht ums Zukunftsbild dort der smarten Fabrik, der logistischen Abläufe, die in der Tat, wenn wir denken an Maschinen, die sich selbst warten können, die frühzeitig Empfehlungen geben, wann der Wartungsdienst kommt. Oder wenn wir Autos beispielsweise produzieren, die selbst autonom fahren können, geht es um massive Wettbewerbsvorteile. Wenn wir diesen Zug verpassen, sind wir in 5 bis 6 Jahren weg von der Weltspitze, sind nicht mehr wettbewerbsfähig und unsere Zukunft ist in Gefahr. Natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, was bedeuten diese technischen Entwicklungen für den öffentlichen Sektor? Welches Potenzial zur Veränderung eröffnen sich durch smarte Objekte und cyberphysische Systeme? Smart in diesem Zusammenhang als intelligent vernetzt. Es geht nicht um clevere Sachen, es geht nicht um findige Sachen, es geht auch nicht um elegante Sachen, sondern intelligente Vernetzte, das sind Dinge, beispielsweise eine Boje, die wir mit Sensoren und Aktoren und einer Funkeinheit ausstatten. Eine Boje mit Sensoren misst Wassertemperatur, Strömungsgeschwindigkeit, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit. Aktoren, das sind Signale wie Lichtbild, Achtung, ich bin eine Boje, dieses Schiff, überfahrt mich nicht, oder ein Nebelhorn und die Funkeinheit kommuniziert mit anderen. Eine so eine smarte Boje ist ein schönes Projekt für einen Professor, um sich selbst zu verwirklichen, ist ganz nett. Viele solcher Bojen im Meer sind ein Tsunami-Frühwarnsystem. Ja. Denn über ein Satellit im Hintergrund kann ich diese ganzen Bojen, diese smarten Bojen auslesen, kann die Sensorwerte erfassen und kriege ein Gesamtbild und kann feststellen, ob beispielsweise eine Tsunamiwelle aufs Land kommt und kann dann relativ rasch die Personen, die im Zielgebiet der Tsunamiwelle sind, über ihr, Achtung, Smartphone, darüber informieren, dass sie sich schnell schützen. Und da sehen wir auch, dass solche smarten Ansätze mehr als nur Leben retten können. Sie sind unheimlich wichtig. Wir müssen uns die Frage stellen, mit Blick auf die öffentlichen Aufgaben, wo machen smarte Objekte, wo machen cyberphysische Systeme Sinn? Wo helfen sie uns, die öffentlichen Aufgaben effizienter und effektiver wahrzunehmen? Und in der Tat gibt es eine Vielfalt an Sachen. Wir fangen ja gerade uns an, erst in diese Bereiche einzusetzen. Denken Sie an Ihr Smartphone, gerade schon erwähnt. Viele von uns können sich ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen. Smarte Objekte werden in der Regel gar nicht mehr durch eine neue Betriebsgeneration regelmäßig ausgetauscht, sondern ganz aktuell über Software-Updates. Und so müssen Sie sich das bei Autos, als smarten Autos auch vorstellen. Wir werden künftig smarte, selbstfahrende Autos haben in 10 bis 15 Jahren. Das hat bedingte Auswirkungen auch auf den öffentlichen Dienst. Denken wir mal an selbstfahrende Busse und die Neugestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. Denken Sie in dem Zusammenhang auch an selbstfahrende Polizeiautos, Krankenwagenautos und. Wie sieht eigentlich die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs aus und was machen wir mit den ganzen Taxen? Da können wir in den gesamten öffentlichen Raum gehen. Es gibt vielfältige Anwendungsbereiche. Wir können mithilfe von Sensoren Infrastruktur smart machen, also Straßen, Tunnels, Gebäude. Gebäudekosten einsparen, Ressourcen optimieren, Rechenzentren optimieren. Denken Sie mal an Einsatzmöglichkeiten von Drohnen bei der Feuerwehr beispielsweise, um Brandherde besser zu erfassen oder um Feuerwehrkollegen zu entlasten. Wir haben im Rahmen unseres Gutachtens Smart Government 6 Bereiche rausgenommen aus dem öffentlichen Sektor, wo wir sagen, da steckt ein großes Potenzial. Und wir haben uns explizit nicht die Bereiche rausgenommen, auf die sich die großen Unternehmen stürzen, weil sie eine hohe Rendite und viel Umsatz erwarten. Das ist smarte Mobilität, smarte Gesundheit, smarte Bildung und das waren jetzt 3. Das vierte finden wir noch raus. Das vierte finden wir raus. Es ist, smarte Energie. Smarte Energie, okay. Die Smart Grids. Ja. Also da, wo ich richtig viel Geld mache, da sind die großen Unternehmen dabei. Entschuldigung, aber der öffentliche Sektor ist viel breiter aufgestellt. Eine Kommune erbringt bis zu 1000 Produkte und Dienstleistungen. Das stimmt. Wir müssen in die Breite gehen und wir müssen über smarte Objekte und cyberphysische Systeme in der ganzen Breite nachdenken. Okay. Und wir müssen auch mit den Risiken und Nebenwirkungen uns auseinandersetzen, denn smarte Objekte ermöglichen es Menschen, Dinge und Daten durch Zeit und Raum permanent zu verfolgen. Wenn wir das falsch angehen, ist das Einstiegstor in Überwachungsstaat und es gibt Anbieter, ich glaube aus China, die die Safe and Smart City präsentieren. Was machen sie, wenn sie im Detail reingucken? Sie vernetzen die Kameras, die smarten Kameras einer Stadt und schicken diese smarten Kameras Bilder den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr hin und die können gleich die Polizei in Einsatz schicken. Das ist in der Tat eine schöne neue Welt asiatischer Prägung. Wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir etwas? Ja, Datenschutz. Und Datenschutz ist ein ganz wichtiger Punkt, absoluter Standortvorteil bei uns, weil er zwingt uns, Lösungen anders zu entwickeln. Und das ist das große Plus, datenschutzkonforme Lösungen zu entwickeln, nicht den Überwachungsstaat. Wir sehen es ja gerade am Beispiel der USA. Es geht weniger darum, dass wir Sorge haben, dass die jetzigen Verantwortlichen Missbrauch treiben mit den Möglichkeiten. Aber wir wissen nicht, was die nächste oder übernächste Regierung bringt. Jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir haben jede Menge Hörer und Hörerinnen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung. Was bedeutet das übersetzt für den Sachbearbeiter oder den Verwaltungsmitarbeiter? Muss er sich jetzt vorstellen, dass überall Sensoren rumhängen? Wird der Sachbearbeiter überflüssig? Geht es überhaupt noch um die Akten und Verarbeitung von Akten oder von Anträgen oder ähnlich? Oder geht das Ganze schon wesentlich weiter? Also für mich als Nerd klingt das cool. Und eine erstrebenswerte Zukunft. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die ganzen alteingesessenen Sachbearbeiter oder Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung auch ein bisschen abholen. Ja, es geht um eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was Staat und Verwaltung ist, nämlich Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung. Das heißt, Informationen werden vorbereitet. Wir setzen da zu Recht auf Akten- und Vorgangsbearbeitungssysteme. Akten, um im Prinzip auch nachverfolgen zu können, wie wir zu einem Entscheid kommen, was zu berücksichtigen ist. Wir führen die elektronische Akte ein. Das ist in vielen E-Government-Gesetzen auch in Bayern festgelegt bis zu einem bestimmten Datum. Wir werden uns hier auch mit Blick auf smarte Objekte, cyberphysische Systeme natürlich die Frage stellen, macht es Sinn, RFID-Chips am Papier zu machen? Weil Papier ist weiterhin derzeit das wichtigste Ding, was wir haben im öffentlichen Sektor. Nein, macht es nicht. Wir verlagern es, wie angedeutet, auch gesetzlich schon längst beschlossen, in elektronische Akten und Vorgangsbearbeitungssysteme. Aber wie sehe da die Zukunft aus? Das wäre sicherlich die smarte Akte, die von sich aus weiß, welches die nächsten Stellen sind. Ich sehe nicht, dass wir hier einen automatisierten Entscheid in vielen Bereichen haben, insbesondere da, wo Entscheidungsspielräume sind, wo Ermessungsspielräume sind. Da müssen Menschen auch weiter entscheiden. Und mir ist wichtig, dass die Verwaltung hier auch Menschen in der Entscheidungsfindung lässt. Ja. Also ich bin groß geworden mit dem entscheidungsunterstützenden System und das werde ich auch weiter haben, wohlwissend, dass wir jetzt auch zum entscheidenden System kommen könnten. Und das sehen wir auch in Bayern in der Finanzverwaltung, dass das durchaus in so eine Steuererklärung oder auch Betreuungsgeld schon gemacht wird, um hier einfach Optionen zu finden, auch im Kontext der elektronischen Rechnung. Ist das mit Blick auf die Effizienzrendite etwas, was an verschiedenen Stellen gesehen wird? Mir ist es wichtig aber, dass wir hier über smarte Akten, smarte Vorgangsbearbeitungssysteme nachdenken, dass die Akten selbst durch den Zuständigkeiten den Weg zum nächsten Sachbearbeiter, zum Entscheider finden, dass wir hier auch, wie wir das von der elektronischen Akte her kennen, die Leute anders optimiert, also in Konferenzen beispielsweise oder Parallelbearbeitung in Vorgänge einbinden können. Im Ergebnis möchte ich dann aber auch einen smarten Bescheid haben. Ja. Also nicht nur ein ausgedrucktes Dokument oder ein PDF oder wie im Sinne der E-Rechnung ein PDF mit einem XML-Datensatz, sondern auch im Steuerungsdatensatz, dass ich dem Bescheid sagen kann, Mit dir möchte ich weitere Vorgänge anstoßen. Geh bitte dahin, wenn ich als Bürger sage oder als Empfänger, der den Bescheid kriegt, das ist so okay. Und wir müssen uns genau auch Gedanken machen, das ist Herausforderungen derzeit an die Forschung und dann an die Umsetzung, wie solche smarten Akten- und Vorgangssysteme dann aussehen. Ist eine konsequente Weiterentwicklung. Wir greifen das auf, was da ist und entwickeln es weiter und mit einer Zielperspektive 2020, 2025, 2030 sehe ich da auch ein großes Potenzial. Okay. Sie haben gefragt, was bedeutet das für die Mitarbeiter? Genau. Einer meiner Studenten, Florian Keppeler, damals im Landratsamt in Lindau verantwortlich fürs Personalmanagement, hat das sehr schön zusammengefasst in seiner Vision des smarten Beamten, Sven Maat, wo er mal so einen ganzen Tagesablauf sehr verständlich zusammengetragen hat. Den Link werden Sie im Podcast sicherlich noch beitragen, ja. Um hier einfach mal die ganze Vielfalt auch aufzuzeigen, wo heute schon Beamte mit smarten Objekten arbeiten und wie das weitergeht. Von der Drohne bis hin zu einem smarten Headset, um im Blick Stadtentwicklung, neue Bauplanung zu gucken, was geht, mit Blick auf die nicht vorhandenen Räumlichkeiten in vielen Behörden, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, dass man mobil unterwegs ist. Das sind Sachen, die wir zum Teil ja heute schon machen. Sachen, wo wir uns einfach auch hinterfragen müssen, sind das die richtigen Sachen? Brauchen wir vielleicht etwas andere Sachen? Und am smarten Bescheid sehen wir, dass wir nicht alle Lösungen eins zu eins von der Industrie übernehmen können, sondern wir müssen hier in bestimmten Bereichen auch eigene Akzente setzen. Und dafür stehen wir am Toki. Mhm. Und Smart Government ist eins der Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Wir sitzen ja jetzt hier auf der CeBIT und unterhalten uns und rings um uns wird präsentiert, was es alles Neues gibt oder was es überhaupt gibt im Bereich E-Government. Von Smart sehe ich leider noch gar nichts. Ja, wenn wir über Industrie 4.0 und dann übertragen Verwaltung 4.0 reden, gibt es auch eine Verwaltung 3.0 und 2.0 und 1.0. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie ich da rangehe. Wir von unserem Heffler-Modell, die Art und Weise, wie wir es unseren Studenten vermitteln, sagen, das Internet der Systeme, E-Government, Web 1.0 entspricht dem, was wir haben. Und wo wir hinwollen. Ja. Wenn wir die Verwaltung öffnen, Open Government, ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandel, Social Media, Web 2.0, Web 2.0 können wir in der Tat sozusagen als 2.0-Ebene bei dieser webbezogenen Betrachtung sehen, die vollkommen anders liegt als die Industrie 4.0-Betrachtung, wo man von der ersten, zweiten, dritten und vierten industriellen Revolution spricht. Das dritte wäre datengetriebene Ansätze, Big Data, Open Data, Link Data. Das Internet der Daten und 4.0 wäre dann eben das Internet der Dinge, Internet der Dienste. 5.0 ist auch schon hier auf der CeBIT vor 3 Jahren vorgestellt worden, das taktile Internet. Wir kennen es als 5G, wo derzeit erste Projekte auch schon laufen, das Telefonnetz der nächsten Generation, wo ich Latenzzeiten im Netz habe, die nicht mehr im Sekundenbereich sind, sondern im Millisekundenbereich, sodass ich in der Tat Empfindungen aus der Ferne problemlos realisieren kann für Anwendungen in der virtuellen Realität, wo sie etwas fühlen müssen, Teleoperation. Spannend. Zu Recht schauen Sie mich kritisch an und fragen, wo stehen wir eigentlich? Und genau, dann sag ich auch, was bringt es dem Bürger auch? Wenn ich über 4.0 rede, müssen wir feststellen, dass wir noch ganz am Anfang sind und eher bei 0.4 stehen und dringend die Grundlagen aufbauen. Und das ist auch das, was Sie derzeit hier sehen. Die Themenfelder 2.0, 3.0 und 4.0 sind für die deutsche Verwaltung noch ganz am Anfang. Deutschland ist seit Dezember 2016 Teilnehmer der Open Government Partnership, ein Verbund an Staaten, die sich weltweit mit der Frage auseinandersetzen, wie verändert Open Government die Art und Weise, wie wir regieren und verwalten, wie entwickelt sich das weiter und ist hier in einem Multi-Stakeholder-Prozess mit der Zivilgesellschaft zusammen engagiert. Ein Thema, was bei uns in Deutschland seit 2010 durchaus in unterschiedlichen Varianten auf der Agenda ist. Aber wir leisteten uns bis zum letzten Jahr 600.000 Euro und eine Person im Bundesinnenministerium für ganz Deutschland für dieses Thema. Ja. Das ist weniger als 1 Cent pro Bundesbürger und unterstreicht, welche Priorität diese weitergehenden Themen bei Politik und Verwaltung haben. Im Kontext von Verwaltung 4.0 oder Smart Government sehen Sie direkt eigentlich kaum Sachen. Indirekt, wenn Sie ein bisschen gucken, sind Drohnen natürlich schon im Einsatz, sind Smartphones im Einsatz, aber nicht auf einem Niveau, wo wir sagen würden, wir sind hier schon in richtig tiefen Projekten aktiv. Das wird aber kommen über die nächsten 10, 15 Jahre. Nichtsdestotrotz müssen wir die Grundlagen machen, Einführung der elektronischen Akte, Einführung der elektronischen Rechnung. Das sind sehr, sehr große Aufgaben. Das sagt Ihnen jeder Verwaltungsmitarbeiter. Ja. Wir sind dabei, die Vertriebskanäle des öffentlichen Sektors über einen vertikalen Mehrkanalansatz miteinander zu verknüpfen, um hier auch die Kosten langfristig zu senken. Denken Sie an die demografische Herausforderung, vor der wir stehen, die Pensionslast, die wir stemmen müssen. Wir haben jetzt noch 3, 4 Jahre Zeit, dann wird der finanzielle Rahmen anders sein. Wir müssen jetzt eine digitale Infrastruktur aufbauen für die Verwaltung in den nächsten 20 bis 30 Jahren, um im Prinzip mit 20-30% weniger Personal, weil aufgrund der Pensionslast werden wir keine jungen Leute in dem Umfang einstellen, wie alte uns verlassen, um mit sehr viel weniger Personal die gleiche Leistungsvielfalt anzubieten. Wenn uns das nicht gelingt, kommt eine gnadenlose Aufgabenkritik und wir werden dann Aufgaben streichen müssen. Und das ist etwas, das möchte ich vermeiden. Noch geht es uns eigentlich zu gut, wir denken nicht drüber, aber wir müssen jetzt drüber nachdenken, um nicht in 4 Jahren, in 5 Jahren vor vollendeten Tatsachen und Leistungskürzung zu stehen. Das stimmt, da arbeitet ja, wie gesagt, auch die Arbeitsgruppe dran, wie Sie schon erzählt haben, Open Government Partnership. Ich verhaspel mich immer wieder bei dem Wort, das ist immer noch etwas. Vielleicht OGP. Vielleicht können wir da mal was Schönes Aussprechbares dafür finden. Die OGP ist im Prinzip ein Arbeitskreis und der Bundesinnenminister hat im Dezember in Paris die Bereitschaft der Bundesregierung erklärt, hier in diesen Dialog einzusteigen. Das bedeutet, wir erarbeiten mit der Zivilgesellschaft, wie ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln aussieht. Das Bundesinnenministerium koordiniert diesen Prozess derzeit für die gesamte Bundesregierung, weil sie aufgrund ihrer Expertise hier am weitesten fortgeschritten sind. Bisher wurde Open Government ja als Open Data reduziert und alle Aktivitäten wurden eigentlich nur im Bereich Open Data reduziert, was auch im Bundeskanzleramt dazu führte, wir machen doch Open Data, was wollt ihr denn noch mit der Open Government? Wir haben alles kürzlich gemacht. Erst ein Open Data Gesetz. Wir brauchen solche Gesetze, weil wir haben, das wissen Sie selber, sehr viele Juristen auf allen Ebenen der Verwaltung. Und Juristen handeln erst, wenn ein Gesetz da ist. Erst dann werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, erst dann werden Stellen geschaffen. So, und wenn wir jetzt über ein Open-Data-Gesetz reden, bedeutet das, dass in 3 bis 4 Jahren auch eine Grundlage da ist. Wir bräuchten also mit den Themen, die ich gerade erwähnt habe, relativ rasch auch ein Open-Government-Gesetz. Wir brauchen ein Smart-Government-Gesetz, um überhaupt uns Gedanken darüber zu machen, was in der Zukunft wichtig ist. Sage ich hier auch an dieser Stelle. Im Kontext der Open-Government-Partnership und Deutschlands Kreis läuft das so, dass das Innenministerium mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu einem Workshop eingeladen hat, nachdem man auch geguckt hat, dass möglichst alle Gruppen der Zivilgesellschaft mitmachen können, was die Vorstellungen der Zivilgesellschaft sind, um einen ersten Aufschlag zu haben, auf dem dann die Bundesregierung ihren Plan konzipieren kann. Dieser Workshop fand im Bundesinnenministerium am 17. Februar in diesem Jahr statt. Es waren offener Prozess für Vertreter der Zivilgesellschaft, koordiniert eben vom Bundesinnenministerium. Und Ziel dieses Workshops und den anschließenden 4 Wochen war es, mal zusammenzutragen in einer verständlichen und auch für die Verwaltung nachvollziehbaren Art und Weise, was Ziele für einen ersten nationalen Aktionsplan sein könnten, den das Bundeskabinett bis zum Juni 2016 zu beschließen hat. Und der dann bis 2017 zu beschließen hat und der dann für 2 Jahre, das wäre also von Juli 2017 bis Juni 2019 geht. Wir werden relativ rasch feststellen, da kommt ein erstes Hindernis auf uns zu, im September die Bundestagswahl. Das stimmt. Und jede neue Bundesregierung könnte all diese Aktivitäten sofort wieder einkassieren, weswegen wir hier realistisch auch keinen großen Wurf machen können. Wir machen jetzt alles und sofort und geben ganz viel Geld aus. Ganz im Gegenteil, wir müssen auch erstmal eine Grundlage schaffen. In vielen Bereichen stehen wir eigentlich noch an den Anfängen. Wenn wir über Open Government reden, geht es hier eben nicht nur um Open Data. Es geht auch um Transparenz und Informationsfreiheit. Ein Thema, was in Bayern nicht ganz so hoch gesetzt wird wie beispielsweise in Hamburg mit einem Transparenzgesetz oder in Rheinland-Pfalz. Da sehen wir auch, das sind auch alles nicht nur Bundesthemen, sondern Themen, die die Länder und erst recht die Kommunen betreffen. Es geht hier um Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und neue Formen von Mitarbeit. Es geht hier in dem Zusammenhang um Innovation, Open Innovation und Innovationsmanagement. Ein Thema, was im öffentlichen Sektor eher relativ runtergefahren ist. Wir leisten uns zwar ein deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, aber wir leisten uns solche Sachen relativ selten auf Landes- und wenig nur auf kommunaler Ebene. Wie können wir aber von Innovationsimpulsen von außen nutzen? Wie stellen wir auch sicher, die Zukunftsdialoge der Bundeskanzlerin, dass wir einen Überblick haben, was über die Wahlperiode hinaus an neuen Entwicklungen auf uns zukommt. Zukunftsdialoge, um mal Ideen zu haben für die nächsten 10, 15 Jahre, um jetzt sozusagen auch solche Sachen auch schon antriggern zu können. Ganz großes Risiko, sage ich Ihnen bei aller Offenheit. Und Kurt Tucholsky hat ja gesagt, wer für alles offen ist, ist noch lange nicht dicht. Wir müssen uns auch mit Fragen auseinandersetzen in offenen Strukturen. Was bedeutet das für den Bürger, Datenschutz und Open Government? Wo sind Grenzen? Wie gehen wir auch damit um? Ja. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir durch eine Öffnung uns nicht den Feinden der offenen Gesellschaft zu sehr öffnen, dass die Feinde der offenen Gesellschaft die Ansätze nutzen, unsere Demokratie, unsere Zivilgesellschaft, unser Leben, so wie wir es leben und kennen hier in Bayern, auf Bundesebene wie in den Kommunen. Und im Freistaat sind es ja gerade die Kommunen, die das leben, dass das nicht in Gefahr gerät. Ja. Also auch die Frage IT-Sicherheit und Open Government. Genau. Und Kompetenzaufbau, eine ganz, ganz wichtige Sache. Vor dem Hintergrund, dass das für viele neue Themen sind, zum Teil im Widerspruch zu dem, was wir auch in der Ausbildung gelernt haben, nämlich Dienstgeheimnis, Amtsgeheimnis, Staatsgeheimnisse, müssen wir auch verstehen, welche Veränderungen hier von Seiten der Europäischen Union auf uns zukommen und wie wir angemessen damit umgehen. Mhm. Das sind, glaube ich, die 8 Hauptbereiche, die wir auch schon in unserem ersten Entwurf von Seiten des Arbeitskreises letztes Jahr im Sommer präsentiert haben, und sie machen auch den Kern der Forderungen aus. Der Wunsch von Seiten der Bundesregierung, und das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, ist, könnt ihr nicht auch die Forderungen ressortbezogen zusammenstellen, gerade weil sie ja die Arbeit dann ressortbezogen verteilen müssen. Und in der Tat halte ich es auch für sehr, sehr wichtig, dass wir dann ressortbezogen gucken, welches Themen sind. Aber wenn wir über Open Government reden, geht es hier aus meiner Sicht, und das ist auch, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, Sicht der Zivilgesellschaft, nicht nur darum, dass wir mit dem Bund reden, sondern dass wir von Anfang an auch die Länder und die Kommunen mitnehmen, weil gerade auf der kommunalen Ebene ja die Hauptaktivitäten sind und dort die Bürger sich sehr, sehr engagieren. Die Staatsebene ist ein bisschen weiter weg, die Bundesebene erst recht. Wobei ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass dieses ressortbezogene Denken oder dieses ressortbezogene Bearbeiten von Themen, das hat uns bisher immer nur behindert. Weil jeder denkt für sich und denkt nicht über den Tellerrand hinaus. Wie haben Sie sowas vor, dass das quasi abgeschafft wird? Also nehmen wir einfach mal ein paar schöne Themen raus. Der offene Haushalt, Open Budget. Mhm. Das ist ein Thema, da geht ein Kämmerer auf kommunaler Ebene vergleichbar ran wie einer auf Landes-, auf Bundesebene. Der eine hat halt Dopik, der andere hat halt noch Kameralistik. Ja. Aber von den Ansätzen ist es ähnlich, von den Standards sind es mehr oder weniger dieselben. Und es geht ja auch hier nicht nur um offene Daten, es geht um Transparenz, in dem Zusammenhang Beteiligungshaushalte beispielsweise. Mhm. Es geht um Innovation, wo kriege ich auch Innovationen drin her, wie kann ich die Software weiterentwickeln. Solche Sachen müssen wir überlegen. Wir haben andere Bereiche, Entwicklungshilfe beispielsweise, das ist natürlich eher ein Bundesthema, ja. Aber da ist man international sehr, sehr weit, und um Frau Merkel zu zitieren, da haben wir doch so viel Transparenz gemacht, das müsste doch reichen für diese Legislaturperiode. Ja. Wo wir eigentlich auch sehr gut stehen und wo wir auch Treiber sind, es gibt andere Themen, wie ich sag mal eine Öffnung der Außenpolitik, wo wir in der Tat vor Neuland stehen, was wir aber machen, oder denken Sie an die Verteidigungspolitik, die Bundeswehr, die bei YouTube aktiv ist mit den Rekruten, mhm. um Nachwuchs zu fördern, auch das sind Themen. Wie kommen wir an die jungen Leute ran, die heute nicht mehr Zeitung lesen, die auch nicht mehr Fernsehen gucken, die ganz andere Medien nutzen? Auch das sind Fragen, da muss man sich stellen, auch wenn Sie vergleichen die Münchner Sicherheitskonferenz, wo viele Sicherheitspolitiker aktiv waren, aber auch viele Studenten, viele Bürger, die sich in dem Bereich engagieren, neue Formen der Zusammenarbeit und Impulse, um hier auch einen Dialog zu finden. Und so gibt es in ganz verschiedenen Bereichen, und das muss nicht unbedingt ressortbezogen sein, sondern Themenbereichen, die Frage, wie sieht eine offene Verkehrs- und Transportpolitik aus, wenn ich die Fahrplandaten öffne, wenn ich die Verkehrsbewegungsdaten öffne, wie können sich hier auch neue Modelle, wie kriege ich mehr Intermodalität, wie kann ich dafür nutzen, dass der öffentliche Personennahverkehr, der Zugverkehr sehr viel intensiver genutzt wird, wo wir natürlich auf Fachebene zusammenarbeiten, wo eine große Gruppe Open Data oder eine ganz große Gruppe Open Government viel zu hoch ist, sondern da geht es dann in konkrete Projekte. Und das Spannende sind gerade die Vertreter der Zivilgesellschaft, zum Teil die jungen Programmierer, die auf tolle Ideen kommen, wo man gezielt zu Hackdays auch einlädt, also Austausch von Programmierern mit Anwendern, um hier mal zu gucken, was machbar ist, wo dann auch Anbieter wie die AKDB und andere Akteure auch viele Ideen und Prototypen rausnehmen können, um eigene Produkte weiterzuentwickeln. So kam man beispielsweise dahinter, dass wir auch die Stadtratsinformationssysteme nicht nur einfach den Bürgern zur Verfügung stellen, sondern über offene Schnittstellen die Daten auch weiter nutzen können. Dass ich die Daten mit Geoinformationssystemen verknüpfe und plötzlich dem Bürger und auch dem Pressemitarbeiter eine Möglichkeit eröffnet, zu gucken, welche Stadtratsbeschlüsse oder Stadtratspositionen betreffen meinen direkten Wohnkreis im Umkreis von 50 oder 100 Meter. Mhm. Dass wir hier auch ganz neue Formen der Weiternutzung haben. Und ich glaube, es geht hier sehr viel, natürlich auch in den Bildungsbereich, was wir in Schulen und den Universitäten nutzen können, aber auch in der Presse, ganz neue Formen der Pressearbeit, um das kommunale Leben, um das kommunale politische Leben auch näher an die Bürger zu bringen. bis hin zur Auswertung und Visualisierung von Statistiken einer der größten Renner, das muss ich Ihnen nicht sagen, ist in Berlin die Liste mit den Weihnachtsmärkten. Ja. Weil in Berlin so viele Weihnachtsmärkte sind, der Bürger verliert da ja eh schon den Überblick. Die Zeitungen nehmen das, drucken das, visualisieren das, veredeln die Daten, die da sind. Und die Weihnachtsmärkte haben durchaus mehr Besucher. Ja. Und es gibt vielfältige Möglichkeiten. Es gibt Computerspiele, die auf Basis von offenen Geodaten arbeiten. Eine Öffnung von Geodaten über die Inspire-Richtlinie von Seiten der EU sehr gewünscht, weil da einfach sehr viel Zusatzgeschäft und ganz neue Industrien auch entstehen, eröffnen Möglichkeiten in ganz vielfältigen Bereichen. Und dann kann sich nicht nur eine Stadt wie München oder Nürnberg ein dreidimensionales Stadtmodell leisten. Das kriegen wir im Prinzip über solche offenen Datensätze für jede Stadt. Und es gibt beispielsweise auf der OpenStreetMap basiert für jedes kleines Dorf mittlerweile schon minimales 3D-Modell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass über die Satellitenauflösung und weitere Ansätze, die da sind, wir solche 3D-Modelle relativ rasch auch in der Fläche auch für die kleinsten Kommunen zur Verfügung stellen. Und das zeigt auf, welche Innovationsvielfalt da auf uns liegt. Die Innovationen werden nicht mehr so, wie wir das aus den letzten 200 Jahren kennen, im Jahrzehnten oder im Jahrfünftelabstand kommen. Sie werden sehr viel schneller kommen. Mhm. Und sie werden von der Anzahl und von der Kraft sehr viel stärker sein als das, was früher ist. Aber ich glaube, dass wir hier auch die Verwaltung mitnehmen müssen, dass die jungen Leute, die jetzt nachkommen, das auch erwarten und dass sie das sehr, sehr spannend finden, eine Tätigkeit im öffentlichen Sektor, hier gestalten tätig zu werden. Und die Zusammenarbeit sieht ja heute sehr viel anders aus. Sie sitzen nicht mehr in ihrer Kommune und haben im Prinzip keinen Kontakt nach außen. Nein, sie sind ja über soziale Netze mit den anderen Leuten vernetzt. Sie tauschen sich relativ rasch aus. Wenn Sie sich mal die Netzwerke von Moers über Ulm und Freiburg ansehen, die intensiv an Open Data machen, die Art und Weise, wie die Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg sich auch im Rahmen der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern eingebracht haben in die Erarbeitung, was Open Government ist, dann stellen sie fest, dass die Art der Zusammenarbeit sich fundamental verändert hat und dass in der Tat auch aus Berchtesgaden, aus Reichenhall, das genauso aus Naila oder aus Bad Kissing, ganz schnell relevante Sachen kommen, die bundesweit eine Rolle haben und die wir dann auch relativ rasch mit den IT-Dienstleistern im Hintergrund in die Breite skalieren können. Da muss ich gleich nochmal einhaken. Wie schaffen wir das dann, die Verwaltung nicht zu überfordern? Die Verwaltungsvorgänge haben Kriege überdauert, die haben Gesellschaftsformen überdauert. Es sind seit 100 Jahren die gleichen Verwaltungsvorgänge wie vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt immer noch die gleichen Verwaltungsvorgänge, es wird immer noch gleich abgelegt, es wird immer noch gleich ein Antrag bearbeitet. Da hat sich nicht viel geändert. Die Verwaltung steht für Stetigkeit. Die Verwaltung steht für wenig Veränderung, aber solide. Wie kriegen wir die Verwaltung abgeholt? Auch wenn jetzt ganz viele junge, neue Leute kommen, auch die haben sich ja den Beruf der Verwaltung nicht ausgesucht, weil in der Verwaltung alle 3 Monate ein neues Startup auf dem Tablett steht. Nein, die Zielgruppe, die in die Verwaltung geht, ist auch eine ganz andere. Und die Verwaltung bietet auch Stabilität und muss diese auch weiterliefern. Es geht hier ja um Kern des öffentlichen Daseins, die Daseinsvorsorge. Wir müssen ja sicherstellen, dass das funktioniert. Mhm. Was wir aber kriegen werden, sind elektronische Abläufe und Möglichkeiten, hier Prozesse effizienter zu laufen. Früher war es in papierbasierten Welt, wenn Sie einen Bauantrag gestellt haben, wurde der Bauantrag sequenziell von den zuständigen Stellen nach und nach abgearbeitet. Und man brauchte dann durchaus mal ein Jahr, bis so ein Bauantrag durch alle Sachen durch sind. Mhm. Heute haben Sie eine Baukonferenz, wo im Vorfeld die Akten an alle verteilt sind, wo sich dann die zu Recht melden, wo im Prinzip es noch Probleme gibt, wo Sorgen ist oder wo es Gründe gibt, Einspruch gegen einen solchen Bauantrag zu stellen. Die Abläufe kann man beschleunigen und in der Tat muss man gucken, und das ist ja durch die Vielfalt der öffentlichen Verwaltung auch gewährleistet, gibt es bestimmte Abfolgen, die besser sind als die Verfahren bisher. Also so eine Baukonferenz ist so etwas. Mhm. Und so eine Baukonferenz kommt auch nicht von heute auf morgen, ebenso wie die Bürgerämter auch nicht von heute auf morgen kommen, ja, sondern das war auch ein Prozess von 20 Jahren, den wir uns heute eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen können, aber es braucht seine Zeit. Und die Innovationen kommen auch nicht von heute auf morgen, sondern es sind einzelne Prototypen, die nach und nach von den IT-Dienstleistern, seien sie jetzt die vor Ort oder vom Privaten aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Und man wird schrittweise gucken, bringt es einen Mehrwert, ist das ausgereift, ist das stabil? Mhm. Es wird eine Reihe an Vorreitern geben, die sagen, wir investieren davon, weil wir können hier schneller Mehrwerte und Nutzen für unsere Bürger machen. Es gibt viele, die nehmen das, wenn das State of the Art ist. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Kommunen, die werden das erst später nehmen. das wird sich auch weiter so entwickeln. Wir werden aber schrittweise diese Veränderung spüren. Mhm. Am Beispiel der Bürgerämter sehen Sie etwas. Ja. Das war vor 1990, es ist ja gar nicht so lange her, eine Revolution. Ja, heute alles kann an einer ich, Stelle. Heute kann ich es mir gar nicht anders vorstellen. Und in der Tat stellen wir auch dort fest, es gibt Bereiche, ich glaube Berlin heißt das Bundesland, da muss ich dann 30 Tage warten, bis ich einen Termin habe. Das liegt aber nicht an der Software, sondern das liegt an den nicht zur Verfügung stehenden Kapazitäten personeller Art und finanzieller Art. Und es gibt andere Städte, da muss ich in meine eigene Stadt Friedrichshafen gehen, da kriegen sie relativ rasch, problemlos auf die Minute einen Termin, auch in Tagesfrist und auch am Samstag. So, und in der Tat sehen wir dann, dass hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten sind, hier auch anders zu denken. In Friedrichshafen haben wir beispielsweise im Rahmen der T-City, das war ein Open Innovation Workshop, um auch die Stadt nach vorne zu bringen, eine Reihe an Impulse auch gemeinsam erarbeitet. Einer davon ist, sag's doch, ein Anliegenmanagement, wo Anliegen der Bürger an eine gemeinsame Stelle von Stadt und Landkreis gehen und diese Stelle zufälligerweise oder ganz bewusst nicht zufälligerweise, die Stelle, die auch für die 115 in Stadt und Landkreis zuständig ist, verteilt das an die zuständigen Stellen. Der klassische Weg war früher der Briefkasten im Rathaus und das wissen Sie selber, da kamen ein, zwei Briefe im Jahr rein, da kam nicht viel an Beschwerden, da kam nicht viel an Anregungen. In Friedrichshafen war es allen wichtig, dass wir hochwertige Anregungen haben wollen. Wir wollten deswegen von den Bürgern Namen haben, dass wir sie eindeutig identifizieren können. Keine anonymen Sachen, weil dann auch eine ganze Reihe an vielleicht Unwahrheiten rauskommen würde. Wie waren da die Reaktionen der Bürger? Sie haben sich alle mit Namen angemeldet. Die Auswertung, die Impulse sind sehr, sehr hochwertig. Allein in den ersten 4 Wochen kam Vorschlag, das Verkehrsmuster vor dem Landratsamt zu verändern und seitdem haben wir erheblich weniger Stau in der Stadt. Allein dafür hat sich diese Investition schon gelohnt. Pi mal Daumen kommt ein Vorschlag pro 100 Bürger pro Jahr. Und bei 60.000 Einwohnern waren das dann 600 Vorschläge im Jahr. Teilen Sie das durch 300 Arbeitstage, das sind dann 2 pro Tag. Aber die haben es in sich. Ja. Und wir haben dieses Innovationspotenzial bisher nicht genutzt. Im Rahmen unserer Studien haben wir dann gesagt, wir brauchen viele solche Anregungen und haben mal in einer Datenbank der TOSIT, TOSIT.org, Werkzeuge gesammelt, die Open Innovation im öffentlichen Sektor beflügeln können. Die Ideen sammeln, die Probleme sammeln, die Lösungen für Probleme sammeln, die uns beim Ideenmanagement unterstützen, die uns bei Designprozessen oder Design von Artefakten unterstützen, Logos für eine Stadt beispielsweise. Bis hin dazu, dass wir im Bereich Open Data nach Lösungen geguckt haben und wie wir in solche Innovationsprozesse auch Social Media einbinden können. Über die TOSIT.org haben wir jetzt 180 Werkzeuge. Und unser Hauptproblem ist nicht, dass die Werkzeuge da sind, sehen Sie ja hier auch, da zählt zig Sachen. Es fehlt die Zeit, das anzusehen. Das ist ja unser Problem. Und dann mal ganz systematisch ranzugucken. Schönstes Beispiel, wir sind jetzt im Jahr 2017, ja. Historischer Wert. Wie machen wir ein Brainstorming? Wir laden alle Leute ein, die wichtig sind, in einen Raum. Schließen uns dann 3 Stunden ein, jeder kriegt 3 Karten, schreibt was auf den Zettel und dann diskutieren wir mit den anderen 2 Stunden, was auf der Karte steht und zum Schluss machen wir ein Bepper und irgendjemand fühlt sich verantwortlich, der schreibt dann alles ab und wir kriegen 4 Wochen später ein Protokoll. Das ist oldschool. Ja. Es gibt Online-Brainstorming-Werkzeuge, da mache ich das Ganze, da müssen die Leute nicht mehr im Raum sein, die können auch in Kanada sitzen, die können auch in Australien sitzen, die kann ich über eine Telco hinzuziehen. Jeder kann beliebig viele Ideen einbringen. Wir können relativ rasch Dubletten eliminieren, wir können die sortieren und jeder kann zum Abschluss auch eine Bewertung durchführen. Nach beliebigen Bewertungsschemata. Das Ergebnis kriegen alle am Ende der Sitzung als Word- oder PDF-Dokument zugespielt. Großartig. So, und dann habe ich auch einen Abschluss, ich habe ein Protokoll und wir können gleich nach dieser Session in die nächste Session gehen und die nächsten Punkte gehen. Nur das weiß ja keiner, dass es solche Werkzeuge das gibt. Stimmt, ja. Und die kosten vielleicht und vielleicht haben wir keine Mittel im Haushalt dafür vorgesehen. Hätten wir das aber, hätten wir eine enorme Beschleunigung von kreativen Prozessen. Und das sind die Punkte, wo ich sage, wenn es Ansätze gibt, wo wir bestimmte Aufgaben effizienter und effektiver wahrnehmen, dann sollten wir das auch machen. Und wir müssen uns solche Sachen ansehen und brauchen auch Partner, die uns mit solchen Sachen unterstützen. Also genau so eine Brainstorming-Plattform macht ja durchaus Sinn, nicht nur für einen Mitarbeiter, sondern gleich für eine ganze Stadt oder für ein öffentliches Unternehmen einzurichten, wenn ich solche kreativen Prozesse dort laufen habe und sie mir es wert sind. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie solche Lösungen für Pi mal Daumen zwischen 500 und 1.000 Euro im Jahr als Shared-Lösung kriegen können, schlucken Sie alle erstmal. Aber überlegen Sie mal, was Sie an Reisekosten einsparen und wie teuer es ist, die ganzen Sachen abzutippen und wie lange Sie warten. und wie das die Prozesse verzögert, dann werden Sie feststellen, wir müssen uns dringend auch über Innovationsmanagement und Open Innovation im öffentlichen Sektor machen, denn Informationsverarbeitung, Entscheidungsfindung ist auch nichts anderes. Nach Optionen gucken, welches sind Sachen, Bewertung vornehmen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und das sind, glaube ich, eine Vielzahl an Aktivitäten, wo wir in der Tat auch mal reflektieren können, gibt es Ansätze, die uns mehr helfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Rahmen Ihrer Zuhörer eine ganze Reihe an Kommunen auch Vorreiter sein wollen. Wir wollen das einfach mal testen. Und wir wollen das umsetzen und wir wollen dann auch hier eine Auswahl haben an unterschiedlichen Akteuren, die das machen können. Und natürlich können wir uns auch über die Cloud direkt an solche Sachen anwenden. Wir brauchen einfach Empfehlungen. Und wir hatten, glaube ich, damals für die Innovationsstiftung Bayerische Kommune, Web 2.0 in Bayerischen Kommunen, das war auch eine Aktivität, die wir gemacht haben, eine ganze Reihe an solchen Sachen angeguckt und Empfehlungen gegeben, ohne jetzt einzeln auf Dienstleister zu gehen, sondern um mal so eine Übersicht zu kriegen für den Anfang. Der Herr Geiger, der Mitarbeiter, der das damals gemacht hat, hat dann die Sache mit Ulm gemacht, also dicht an Bayern dran. Und die Stadt Ulm hat ihm hier gleich abgeworben. Ja. Und er ist jetzt in Ulm und macht mit Ulm und Neu-Ulm, da haben wir wieder bayerischen Bezug, die Zukunftsstadt Ulm 2030. Wir sind dort in einem BMBF-Projekt, wo wir die Bürger gefragt haben, wie sieht die Smart Stadt der Zukunft aus? Wie willst du Smart Government aus Bürgersicht gestalten? Sind dort in der zweiten Runde und arbeiten intensiv mit der Universität Ulm, der Fachhochschule in Ulm und der Fachhochschule in Neu-Ulm zusammen. Hier jetzt die Vorstellungen der Bürger zu konkretisieren, die auch mit der Stadtverwaltung in Pläne zu überführen, um Haushaltsmittel zu kriegen, entweder vom Bund oder aber von den Ländern, in diesem Fall Bayern und Baden-Württemberg oder von den Landkreisen, da wo es Landkreisaufgaben sind. Das ist bei Ulm ein bisschen anders als in Neu-Ulm. Ich hörte, Neu-Ulm will jetzt wieder selbstständige, kreisfreie Stadt werden. Was dann auch sozusagen durchaus richtig ist oder ob es eine kommunale, im Sinne städtische Aufgabe ist. Ja. Und ich glaube, dass wir viele solche Innovationsräume suchen. Das Spannende in Ulm ist, die leisten sich ein Stadtlabor. Ja. Die laden die Bürger, die laden die Studenten, die laden die Schüler ein, solche Sachen mal durchzutesten. Und die haben jetzt die Feinstaubsensoren, die die Open Government Community in Stuttgart entwickelt hat, in Ulm nachgebaut. Baue ich auch gerade ein. Und da sehen Sie, wie schnell solche Sachen gehen. Genau. Und plötzlich haben Sie Feinstaubsensoren nicht nur in Stuttgart und München, sondern im Prinzip auch in den kleinen Kommunen. Sie können die Werte messen. Relativ rasch werden Visualisierungen da sein auf der OpenStreetMap und dann sehen Sie, wie verteilt sich das. Und die Bevölkerung, wie die Politik, entwickelt auch ein Bewusstsein für Veränderung. Schönes Beispiel in dem Zusammenhang ist die Wheelmap. Eine Karte, die Rollstuhlfahrer in Berlin vor 10 Jahren entwickelt haben, um festzustellen, kommen sie an Orte gut ran mit dem Rollstuhl, bedingt, dann sind sie gelb, grün sind gut, bedingt gelb oder gar nicht rot. Und das auf einer Karte festzuhalten und als Kartengrundlage haben sie die OpenStreetMap genommen, frei zugänglich, weltweit. Sie kriegten dann Unterstützung von der Ashoka Foundation und haben diese Oberfläche in 20 Sprachen übersetzt. Ich habe jetzt so eine Anmeldung mit einer Kartenbasis weltweit möglich und kann sehen, welche Orte bei mir vor Ort für Behinderte überhaupt nicht erreichbar sind, bedingt erreichbar oder sehr gut erreichbar. Und das ist natürlich dann hervorragendes Instrument für den Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten, ganz systematisch zu gucken, die roten Punkte in dem Ort, also wir reden hier über Ingolstadt, wir reden hier über Günzburg, wir reden hier über Illertissen, wir reden aber auch über die kleinen Gemeinden, im Detail zu gucken und die zu beseitigen. Vor allem hat das in meinen Augen auch tatsächlich einen Mehrwert für die Kommune, weil das die Bürger selber melden. Die Bürger tragen selbst ein, hier ist ein Problem und da kann dann die Kommune nachschauen. Da, wo grün ist, müssen sie erstmal nicht schauen. Da müssen sie vielleicht mal warten, aber mehr auch nicht. So ist es und die Kommune ist für die Bürger da. Und wir müssen ja gerade mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen, die wir haben, die Bürger ein bisschen stärker auch in die Pflicht nehmen. Die Bürger wollen auch in die Pflicht genommen werden. Es ist ja ihr Umfeld und das wollen sie optimal gestalten. Und hier haben wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier haben wir eine Vielzahl an Ansätzen, Bürger auch sehr viel intensiver einzubringen. Und ich glaube, dass das auch für Bayern sehr, sehr wichtig ist, in den nächsten Jahren die Bürger sehr viel stärker einzubringen. Der Ministerpräsident hatte ja am Anfang, nachdem er zum Ministerpräsident gewählt wurde, ja auch die Bürger gefragt im Bereich Innovation, Bildung und Forschung war das, glaube ich. Ja. Wo wollen wir Akzente setzen? Und viele dieser Vorschläge, die von den Bürgern kamen, wurden dann auch aufgegriffen. Und das sind natürlich auch Sachen, wir sehen es in verschiedenen Bereichen in Bayern, die auch von den Landräten, die durchaus von den Bürgermeistern aufgegriffen werden. Genau, jetzt kommen ja in Bayern auch noch 7 Innovationslabs vom Freistaat. Die werden in 7 Regierungsbezirken, in allen 7 Regierungsbezirken eins aufgebaut. Eher in strukturschwachen Bereichen, wo auch Breitband und so noch kein Thema ist. Und die bringen mit dieser Initiative auch tatsächlich Glasfaser vor Ort und nicht nur Vectoring. Also. Ja, ich meine, das ist die Grundlage. Wenn Sie Ihr Auto künftig updaten wollen, das wird nicht mehr ein Update sein mit einigen Megabit, das werden schon größere Datenpakete sein. Und wenn Sie eine Infrastruktur in dieser Art nicht vorhalten können, haben Sie natürlich ein Problem. Ich will nicht sagen, dann bleibt der Wagen stehen, aber wir müssen im Prinzip natürlich auch die Grundlage Infrastruktur für die Zukunft schaffen. Spannend an Glasfaser ist ja, dass ich über Software-Updates die Netze in den nächsten Jahren sehr viel intensiver nutzen kann. Während wir heute Glasfaser legen und sagen, das reicht jetzt für die Gigabit-Gesellschaft und wir reden dann über ein Gigabit ab 2020, 2025, was dann State of the Art ist, können wir über ein Software-Update 2030 das auf 10 und 100 und 1000 Gigabit nach und nach hochladen. Ja. Und das sind dann auch die Bandbreiten, die wir brauchen. Dann haben wir auch nicht mehr HDTV, sondern wir reden dann über 4K oder 32K. Ja. Wir reden dann über 360-Grad-Videos, ganz neue Art und Weisen, wie wir Filme und Entertainment auch wahrnehmen und wo das alles sozusagen die neue Welt ist. Ich meine, Sie wissen es, Bayern profitierte natürlich am Anfang vom Hochgeschwindigkeitsnetz, was zwischen München und Nürnberg aufgebaut wurde und den hohen Datenverbindungen, und man ging dann ganz systematisch in die Fläche, um nach und nach auch den ländlichen Raum zu erschließen, und Bayern hat da sicherlich Standortvorteile aufgrund seiner Größe als Flächenstaat, als größter Flächenstaat Deutschlands im Vergleich zu solchen Stadtstaaten wie Berlin, Bremen und Hamburg, weswegen hier Innovationen auch sehr viel schneller gemacht werden. Aber sobald diese Investitionen gemacht werden, können sie in der Tat, und das zeigt eben das, was sie auch gerade, Innovation aus der Fläche auch bringen und können auch alle mitnehmen. Also wir müssen uns hier ja auch die Frage stellen, wie kriegen wir eine offene Infrastruktur hin, dass alle möglichst rasch davon profitieren, dass wir gute Ideen relativ rasch in die Breite haben, ohne jetzt die Sachbearbeiter, ohne den IT-Verantwortlichen in den Kommunen zu überfordern. Und wenn Sie sich die bayerischen Kommunen anschauen, haben die ja nicht alle eine große IT-Abteilung, sondern mit Blick aufs Personal sind es einige wenige Leute. Wir müssen ja hier gucken, wie wir systematisch den Mitarbeitern in der Verwaltung und den Bürgern die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die dann zentral gehostet werden, also im Sinne Cloud. Aber es werden dann Cloud-Lösungen sein, die in Bayern entwickelt wurden und in Bayern auch gelöst wurden, wo wir Offenheit haben, wo wir jederzeit auch die Dienstleister austauschen können, um nicht in Abhängigkeit zu geraten, um hier systematisch aber auch eine Infrastruktur zu haben. Gehen Sie mal nach Baden-Württemberg mit Service BW, wo wir dann die Informationen kriegen in einer hohen Qualität, wo Informationen auch nur ein einziges Mal in hoher Qualität zusammengestellt werden und ich kann sie mehrfach nutzen, wo wir aber Zugriff kriegen auch auf alle Verwaltungsleistungen und wo ich dann auch Beteiligungsprozesse einbauen kann, wo ich Beteiligungsprozesse nutzen kann und wo ich im Prinzip, wenn wir über den Portalverbund sprechen, der ja auch stark von der AKDB und verschiedenen Politikern im Land gefordert werden, es für den Bürger vollkommen egal sein wird, wo ich in diese Portallandschaft reinkomme, ob über meine Kommune, meinen Landkreis, den Freistaat, über das Bayernportal oder über bund.de, wo ich ja auch einer der Väter von bin. Ja. Wir kommen alle zum selben Angebot und es ist vollkommen egal. Und das ist sozusagen eine Vision, die wir in der Wissenschaft vor 15, vor 20 Jahren mitkonzipiert, mitentwickelt haben. Mein Professor an der Uni in Mannheim, Herr Eichhorn, hat mir mitgeteilt, Herr von Lucke, von der Idee bis zur Umsetzung braucht 20 Jahre. Da sind wir schon ganz gut dabei. Und ich glaube, dass viele Anregungen kommen. Wir sprachen ja vorhin über Smart Government. Wir sitzen mit der Feuerwehr zusammen, um Feuerwehr 4.0 zu konkretisieren. Und die Vorschläge, die wir erarbeitet haben, haben wir auch mit Feuerwehrmitarbeitern in der Zwischenzeit schon ein wenig reflektiert. Wollen hier auch gerne mit weiteren Feuerwehren auch in Bayern in Gespräche kommen und Sachen umsetzen. Und die haben ja gesagt, also Herr von Lucke, wenn nur 10% der Ideen, die Sie hier eingebracht haben, umgesetzt werden, wäre das ein enormer Fortschritt für die Feuerwehr in ganz Deutschland. Und solche Sachen müssen wir forcieren. Wir brauchen natürlich, und dann kommen wir auch im Kontext von Open Government zu den Themen, ein Innovationslabor für die Feuerwehr, ein Innovationslabor für die Polizei. Und natürlich sollten dann der bayerische Teil eines Netzwerks sein, von Feuerwehren in Deutschland, weil wir stehen ja alle vor derselben Herausforderung, Feuer zu löschen und hier auch eine intelligente Zusammenarbeit zu machen, so wie die Polizei sich beispielsweise auch eine deutsche Hochschule der Polizei in Münster leistet, wo natürlich auch Polizeileute, nicht Feuerwehrleute, zu Schulung geschickt werden. Wir müssen das Rad nicht tausendmal neu erfunden, das muss ich Ihnen gerade in Bayern nicht sagen. Wir brauchen hier intelligente Lösungen, dass wir relativ rasch von guten Lösungen profitieren. Wir müssen das in einer Art und Weise auch finden, dass wir uns nicht angreifbar machen, also Ideenwettbewerbe mit Prototypen, die gute Ideen haben, auch angemessen zu entlohnen, aber die Umsetzung müssen dann in sicheren Rechenzentren auch erfolgen, klar, um keine Hintertüren zu haben, um gegebenenfalls angreifbar zu sein. Mhm. Wir müssen hier intensiv auf mehr Innovation setzen. Ich glaube, dass gerade die Innovationsstiftung Bayerische Kommune hier vielfältige Ansätze setzen kann und Ansätze setzen wird in den nächsten Jahren, um Bayern hier auch weiterhin ganz vorne mitschwimmen zu lassen. Mhm. Wie gesagt, meine Einschätzung ist derzeit bei 04, wenn die Kanzlerin jetzt mit Verweis auf Japan hier auf der CeBIT sagt, Gesellschaft 5.0 steht vor, nähern wir uns langsam der 05. Aber sie hat recht und sie hat das ja auch beklagt, sowohl auf der CeBIT wie an anderen Stellen. Deutschland ist im Bereich Government ein Entwicklungsland. Das kann es doch nicht sein. Das stimmt. Und das sagt auch der Außenminister mit Verweis auf Estland. Und in der Tat müssen wir uns dann auch die Frage stellen, reicht ein Weiter-so wie bisher aus? Ein reicher Weiter-so mit den E-Government-Gesetzen bringt uns bis 2018 in Sachsen. Ich glaube, in Bayern ist 2022 zur elektronischen Akte. In Nordrhein-Westfalen meines Wissens, glaube ich, bis 2032. Aber wir müssen auch über Open Government reden. Wir müssen über Smart Government reden. Wir müssen auch in diesen Bereichen Kapazitäten vergleichbarer Höhe stellen. Und da möchte ich an ein Bundesverkehrsministerium erinnern, die festgestellt haben, welches Potenzial in offenen Daten und Open Innovation steckt, die in diesem Jahr plötzlich einen Topf mit 100 Millionen Euro hervorgezaubert haben, um auf Basis von offenen Verkehrs- und Transportdaten, um auf Basis offenen Wetterdaten Innovationsmodelle zu entwickeln. Das sind genau die Ansätze und das brauchen wir natürlich nicht nur aus dem Verkehrsministerium auf Bundesebene, die brauchen wir in allen Ressorts. Mhm. Und das gilt es sinnvoll aufzusetzen und dementsprechend wird auch der Impuls, den wir von Seiten der Zivilgesellschaft für diesen Aufschlag, Aktionsplan Open Government Deutschland, den wir aufbringen, in diese Richtung gehen müssen. Und da steckt sehr, sehr viel Innovation und Potenzial und wir brauchen natürlich auch hier die Hochschulen und die Ausbildung für den öffentlichen Sektor, auch die Weiterbildung, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir müssen sie alle mitnehmen, sie müssen auf die Veränderungen vorbereitet sein und die Mitarbeiter wollen ja das auch, sie wollen das geschehen. Wir brauchen dort entsprechende Kompetenzentwicklungssachen, E-Learning-Angebote, die wir jetzt nach und nach entwickeln müssen und wir müssen natürlich auch die Ausbildung in Hof weiterentwickeln, ja, genauso wie in Ludwigsburg und Kehl. Es reicht nicht aus, nur E-Government zu vermitteln. Wir müssen jetzt auch Open Government, wir müssen auch in Smart Government unterrichten und wir brauchen eine Reihe an Lehrstühlen in diesen Bereichen. Wir müssen unter Umständen auch die Studiengänge weiterentwickeln. Und in Baden-Württemberg setzen wir auch auf duale Hochschulen, um hier Ausbildung und Studium eng miteinander zu verknüpfen. Auch das sind Aspekte, über die in Bayern auch dringend noch weiter nachgedacht werden muss. Jetzt sind wir natürlich, muss ich kurz einen Haken, kein rein bayerischer Podcast. Zufällig sitzen wir in München, zufällig arbeiten auch beide Moderatoren bei einem bayerischen Softwareunternehmen, aber wir haben natürlich auch den Blick bundesweit. Das gilt auch bundesweit. Das gilt genauso für Niedersachsen, wie für Schleswig-Holstein, für Hamburg, wie für Berlin. Wir leisten uns in ganz unterschiedlichen Bereichen Kapazitäten, aber mit Blick auf die Generationenaufgabe Digitalisierung, vor der wir stehen, und mit Blick auf die Bedeutung, die Digitalisierung haben wird und mit Blick auf die 20 Milliarden sind es, glaube ich, die derzeit im gesamten öffentlichen Sektor für die TU umgesetzt wird, sollten wir uns, glaube ich, mehr als 3 Universitätslehrstühle und mehr als 10 Fachhochschullehrstühle in Deutschland leisten. Und ich glaube auch, dass die Anzahl der Absolventen erheblich zu vervielfachen ist, die Kompetenz in diesen Bereichen aufweisen müssen. Es darf kein Fach sein, was ich abwählen kann, weil es keine Relevanz für meine Zukunft hat. Mhm. Die erste Frage, die ich meinen Studenten stelle, ist, wie wichtig sind Informations- und Kommunikationstechnologien in den nächsten 20, 30 Jahren ihres Berufslebens? Mhm. Die Antwort ist immer sehr, sehr wichtig. Und dann muss ich die Frage stellen, und was haben Sie bisher gemacht, wenn das so wichtig ist? Ja. Und sie stellen dann alle fest, ja, eigentlich nichts. Mhm. Jetzt haben wir eine schöne Runde gedreht. Jetzt würde ich gerne Ihnen noch ein paar Standardfragen stellen, die wir allen unseren Besuchern stellen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über E-Government, Open Government, Smart Government und so weiter gesprochen. Was nutzen Sie denn davon schon privat? Also sehr intensiv Beschwerdemanagement, sag's doch. Mhm. Wir haben uns eingebracht in ganz unterschiedlichen Bereichen im Beteiligungshaushalt der Stadt Friedrichshafen. Mhm. Terminbestellungen in Friedrichshafen, Wahlanträge online stellen, das ganze Leistungsangebot. Ich bin einer der Väter von Service BW. Alle Informationen kriege ich sowohl über Service BW wie auch über die Seiten der Stadt Friedrichshafen abgerufen. Wir engagieren uns im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung in Friedrichshafen. Wie sieht die nächsten 15 Jahre aus? Mhm. Digitalisierung ist da mittlerweile auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Auch das hat die Stadt mittlerweile erkannt. Ich engagiere mich im Kontext von Open Data auf Landesebene, auf Bundesebene. Ich bin jetzt einer, der solche Sachen nicht nur predigt, sondern auch lebt. Also eigentlich in nahezu allen Bereichen, ja, aber nicht in allen. Eigentlich das, was man sich vorstellen würde als mustergültigen Bürger. Ja, auch Steuererklärung elektronisch. Ja. Ich habe mich jahrelang gesträubt, muss ich ganz offen sagen. Dadurch, dass ich Nebeneinkünfte habe, bin ich jetzt gesetzlich verpflichtet. und bin jetzt durchaus auch zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das mache. Nutze dabei allerdings nicht das Softwareangebot der Finanzverwaltung, sondern das eines privaten Anbieters, was von der Umfassung mich aber dabei unterstützt, auch eine Steuererklärung angemessen zu machen. Das Elster-Zertifikat nutzen Sie trotzdem, natürlich, oder? Ja. Ich halte es ähnlich. Personalausweis. Wir sind hier auf der CeBIT und Personalausweis, gerade der elektronische Personalausweis, ist hier in aller Munde an jedem Stand hier. Ich war einer der Ersten, der ihn gekriegt hat. Ich war auch einer der Ersten, der ihn freigeschaltet hat. Ich bin auch einer der Ersten, der seine PIN vergessen hat. Und ich weiß auch wirklich, ich weiß, wo ich nachgucken könnte. Aber die Anwendungsbereiche, meine Kollegen bei Fraunhofer Focus, bei denen ich damals war, haben das ja intensiv begleitet, haben eine sehr schöne Übersicht mit allen Sachen, die da sind. Ja. Ich habe keinen Laser zu Hause. Okay. Herausforderung Nummer 1. Ich habe nicht Anwendungen griffbereit. Wenn ich die PIN dann auch nicht griffbereit habe, ist das ein wichtiges Instrument, aber spielt im Alltag derzeit keine Rolle. Mhm. Und wir sollten hier in der Tat auch gucken, dass eine Infrastruktur da ist, dass ich die Sachen lesen kann. Mhm. Also ich habe, wenn Sie bei der Fraunhofer Gruppe arbeiten, haben Sie eine eigene Chipkarte, mit der Sie sich identifizieren, wo Sie Dienstreiseanträge machen, wo Sie Arbeitszeiten mit aufschreiben, wo Sie E-Mails mit signieren können. Umgang damit ist da, könnte auch alles mit einem digitalen Personalausweis laufen. Unser Hauptproblem ist ja, dass auf dem Personalausweis nicht automatisch eine Signatur drauf ist. Wir haben das Thema vor 30 Jahren privatisiert. Das heißt, jeder Bürger muss dann noch zu einem digitalen Signaturanbieter gehen. Das kostet auch ein bisschen Geld. Ich hatte auch mehrfach schon digitale Signaturen, auch da muss ich zugeben, ich hatte keine Anwendungsbereiche. Ich signiere derzeit einfach ohne Zertifikat, ohne akkreditiertes Zertifikat. Das reicht bisher noch. Und wir sprachen ja gerade über das Elster-Zertifikat, ist auch nichts anderes. Ja. Die Alternativlösung. Ich glaube, Bürgerkonto soll auch so um den Personalausweis vorbeigehen. Ja. Und wir haben dann ja noch die DE-Mail, von der ich auch nicht sehr viel halte, ist auch eine Umgehung davon. Zugegeben, beim digitalen Personalausweis besteht bei mir Entwicklungsbedarf. Wir haben aber derzeit einfache Lösungen und die Notwendigkeit ist nicht da. Mit Blick auf Angriffe auf Staat und Gesellschaft kann ich mir aber gerade im Kontext von Kommentaren, Kontext von Social Media sehr gut vorstellen, dass wir uns hier mal zusammensetzen sollten, den elektronischen Personalausweis als Grundlage zu nutzen, dass ich Bürger von Deutschland bin, dass ich eindeutig identifizierbar bin, um vielen Hoax, um vielen Online-Bots, Social-Bots einen Riegel vorzuschieben, dass wir auch, und zwar eindeutig identifiziert, aber sehen, von wem ist der Kommentar. Zu Recht kann ich da dann auch wieder sagen, unter Umständen unterdrücke ich dann aber anonyme Kommentare, mache ich mich angreifbar und das müssten wir auch abwägen, ob wir das wollen, wo wir das wollen. In der Tat möchte ich ja gerne beides haben. Räume, wo ich mich eindeutig als Bürger identifizieren habe, aber auch Räume, wo ich mich anonym zu bestimmten Themen auseinandersetzen kann. Ja, also ich agiere ja auch nicht immer als Bürger, ich agiere auch manchmal als Person. Also ich halte das, ich bin da zwiespältig. Also ich, so gerne ich den Personalausweis habe, so gerne ich ihn einsetze, mir geht es ähnlich, ich habe nicht viele Einsatzmöglichkeiten. Ich habe zwar einen schon verschlissen, aber hauptsächlich, weil ich so viel teste damit. Allein die Überlegung, liebe Hotels, wir müssen uns hier mal anmelden. Ja. Ist ja nicht eine Möglichkeit, den einfach drauf zu haben und ihr habt die Daten dann drin, wenn wir sie vorher eh nicht schon eingegeben haben. Das ist ein schöner Ansatz. Schönes Beispiel war auch, wurde leider verworfen, überall da, wo ich mich auch ausweisen muss, aber politisch nicht ganz korrekt, öffentliche Casino. Ja. Glücksspiel. Ja. Lotto Toto. Aha. Da geht's ja auch um Geld. Das stimmt. Und da muss ich auch nachweisen, dass ich über 18 bin. Ja, das stimmt. Und ich müsste mich als Gewinner vielleicht auch noch ausweisen. Mhm. Nicht, weil ich es versteuern muss, aber dass ich das Geld dann auch kriege. Ja, das stimmt. Sollte ja. ich gewinnen und ich gewinne ja nicht. 1 zu 14 Millionen. Ja. Es gibt gute Gründe, warum wir Lotterien und Glücksspiel in staatlicher Hand haben, weil wir damit natürlich auch im Sozialwesen und im Sportwesen viele fördern. Auch das muss uns reflektiert sein, wenn wir hier Märkte öffnen oder hier digitalisierte Märkte oder nicht State of the Art dabei sind, dass andere Bereiche dort natürlich reingehen und durchaus auch versuchen teilzuhaben an diesen Monopolgewinnen, die früher komplett in staatlicher Hand waren. Okay, vielen Dank. Ich danke mich. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich freue mich in diesem Sinne. Vielen Dank. Schönen Tag noch auf der CeBIT. Merci. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback im Blog oder über unsere Kommentar-Hotline unter 08142 46 29